Um den Zusammenhang zwischen ayurvedischem Prinzip und der therapeutischen Wirkung der indischen Raga-Musik, das präventive, kurative und heilende Hören zu bestimmten Tages-, Nacht- und Jahreszeiten ein wenig genauer zu fassen, ein kurzer Blick auf den aktuellen Stand in Indien und zurück in die Jahrtausende alte Geschichte des Ayurvedas. Der Ayurveda ist in seinem Ursprungsland zwischen dem 15. bis 16. Jahrhundert, der persischen Kolonialisierung und Islamisierung Indiens und späteren britischen Kolonialdiktatur bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts nahezu verschüttet gewesen. Ayurveda erlebt erst seit der Demokratisierung Indiens im Jahr 1947 eine Art Wiederbelebung. Die Anfänge finden sich im Jahre 1920 und im indischen Nationalkongress, der das ayurvedische System der Medizin als Indiens nationales Gesundheitsvorsorgesystem anerkannte. Doch erst im Jahre 2001 präsentierte die indische Regierung Ayurveda der Weltöffentlichkeit beim Treffen der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Nach Jahrzehnten der inneren Strukturierung, dem Aufbau eines akademischen Bildungs- und Forschungssystems, der Verabschiedung von Normierungen zur Qualitätssicherung im Pflanzenanbau und in der pharmazeutischen Industrie und mit der Errichtung eines abgesicherten Patentwesens zum Schutze gegen internationale Biopiraterie. Das Alter des medizinischen Systems des Ayurveda schätzt man mindestens auf 3.000 bis 5.000 Jahre. Der Ayurveda wird daher auch gerne als die Mutter der Medizin verstanden. Ursprünglich ist der Ayurveda göttlichen Ursprungs, ebenso die Musik, eine systematische, sorgfältige Beobachtung und detailgenaue Dokumentation von Erfahrungen über die letzten Jahrtausende haben sich zu einem sehr gesamtheitlichen System der Gesundheitsvorsorge entwickelt. Zwei Schulen prägten sich aus, die der Mediziner und die des Operateurs. In der klassischen Periode von ca. 500 v. Chr. Bis 100 nach Christus bildet die Charaka Samhita zusammen mit der Shushruta Samhita und Vagbhata Samhita den Kern der traditionellen Literatur, die großen drei, Brihadrai. Es sind die Standardwerke in der Ausbildung der Vaidyas, der ayurvedischen Ärzte, Operationsinstrumente, Operationsverfahren, pharmazeutische Rezepte und Diagnoseverfahren, wie die für die ayurvedische Behandlung unverzichtbare Pulsmessung, wurden im 16. Jahrhundert nach Christus entwickelt. Aus ursprünglich 8 Disziplinen, dem Ashtanga Ayurveda, haben sich in den letzten 50 Jahren 16 Spezialdisziplinen entwickelt. Sie alle verfolgen das Ziel, Gesundheit als eine Voraussetzung dafür zu verstehen, mit der das höchste Lebensalter erreicht werden kann, das bestimmt ist von Rechtschaffenheit, Wohlbefinden, künstlerischen Werten und spiritueller Freiheit. Eine Abhandlung über die therapeutischen Effekte von Ragas ist die antike Schrift Raga Chikitsa. Noch heute besitzt die Bibliothek in Thanjavur eine solche Kostbarkeit, in der verschiedene Ragas beschrieben werden, um die allgemeinen Wehwehchen komplementär zu behandeln. Bereits im antiken System Nada Yoga, Nada, das heißt Klang, wusste man um den Einfluss der Musik auf den Körper und Geist und wendete Schwingungsenergien durch das Erzeugen bestimmter Klänge an, um das Bewusstsein auf ein höheres Level zu heben. Aus dem Dreitonsystem der vedischen Epoche, in der man sich in jeder Familie der Musik erfreute und in Gesängen, Tänzen und dem Instrumentalspiel in einer streng vorgegebenen Rhythmik der Vielzahl von Göttern und Gottheiten huldigte, entwickelte sich das komplexere Musiksystem der Ragas. 7 Hauptnoten, die Swaras, werden mit den 7 Energiezentren in dem menschlichen Körper, den 7 Chakras, assoziiert. Das ca. 3000 Jahre alte Genre der indischen Musik basiert auf Melodie, dem Prinzip der Resonanz, den Srutis, einer mikrotonalen Struktur, der Rhythmik, dem Thala-System und den unterschiedlichen Tempi, Laya. Ein indischer Musikmeister zielt mit der Ausführung eines Ragas auf die persönliche Harmonie zwischen Musik und Hörer, zwischen Hörer und Musiker, in einer spirituellen Dimension im Einklang mit dem Universum. Das indische Raga-System kann den menschlichen Geist und die Bewusstseinsmuster formen und erlaubt dem Zuhörer, sich flexibel mit einem Raga zu synchronisieren. Die therapeutische Wirkung eines Ragas basiert auf dem Resonanzprinzip. Mit Raga Deshkar, einem Morgenraga im Bilawaltat, und Raga Durga, einem Abendraga, folgen nun die Hörbeispiele zum Ausgleich der Kapha-Dominanz. Kapha bedeutet im ayurvedischen Verständnis die Zeit der Schwere und Trägheit zwischen 6 Uhr und 10 Uhr morgens und von 18 bis 22 Uhr. Vor dem Zubettgehen empfiehlt sich daher leichtes Essen. Raga Deshkar zur Morgenstunde steigert die Energien. Mit Raga Durga in der Abendzeit fördert man die Integration. Unsere beiden Hörbeispiele werden von dem Gesangsmeister Pandit Kumar Gandharva vorgestellt. Gandharva zeichnete sich bereits seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts als experimentierfreudiger und innovativer Interpret der indisch-klassischen Musik aus. Er schrieb neue Lyriktexte von ausgeprägter Sensitivität und entwickelte neue Raga-Formen aus der traditionellen Volksmusik der Zentralprovinz Malwa. Seine Kreativität ist dokumentiert auf den beiden CDs Classical Vocal by Found Music und Deep Kijol Charire von Venus Records. In der letzteren Aufnahme aus dem Jahre 1990 wird Pandit Kumar Gandharva gesanglich begleitet von Samantha Vasundhara Komakli. Die Tabla spielt Suresh Achrekar.